الحرب وضد الجيش. No war, no army. No a la guerra, no all'esercito. Pas de guerre, pas de militaire. Kein Krieg, kein Militär. Savascha hayes. Militarisme hayes. Ni a vojna, ni a vojsko. Ni vojna, ni armia. No a la guerra, no a los militares. Der antimilitaristische Podcast der Informationsstelle Militarisierung Tübingen. Im 25. antimilitaristischen Podcast geht es um Mali und Jordanien in Interviews mit Pablo und Jan. Hallo Pablo, wir wollen über den Sahel sprechen und die Verlängerung Bundeswehrmandate für Beteiligung an MINUSMA und EUTM. Was ist denn das eigentlich, MINUSMA und EUTM, und wo agieren die? Das sind beides Militärmissionen, die hauptsächlich in Mali stattfinden. Also die MINUSMA ist die UN-Stabilisierungsmission in Mali, die ist beauftragt, den Friedensprozess zu überwachen und die Zivilbevölkerung zu schützen, und ist eben von den Vereinten Nationen mandatiert, und da war Deutschland bisher mit bis zu 1100 Soldaten und Soldatinnen beteiligt. Und dann gibt es eben noch die EUTM Mali Mission, die unter Umständen jetzt in EUTM Sahel umbenannt wird. Das ist die Ausbildungsmission der EU, eben in Mali ursprünglich, aber mittlerweile hat sich das auch schon ausgeweitet. Also das Mandat der EUTM wurde auch zur Ausbildung der anderen G5-Staaten, also der Armeen der anderen G5-Staaten erweitert. Das sind die Staaten neben Mali auch noch der Niger und Burkina Faso und der Tschad und Mauretanien. Tatsächlich ist Mali mittlerweile aus den G5-Staaten ausgestiegen, hat das aufgekündigt mit der Begründung, dass gewisse europäische Mächte zu viel Macht darin hätten, was natürlich ein Seitenhieb ist, was man schon so ein bisschen sagen kann, dass die G5-Staaten auch durch Frankreich kreiert sind und Frankreich da immer mit drin sitzt und sie dieser französischen Antiterrormission Barkhane helfen. Das sind die afrikanischen Länder, die da helfen. Und da sieht sich Mali jetzt nicht mehr drin. Und tatsächlich wurde auch jetzt am 20. Mai 2022 wurden wie jedes Jahr im Mai diese Mandate wieder um ein Jahr verlängert. Allerdings wird eben genau diese europäische Trainingsmission in Mali größtenteils auf Eis gelegt. Das heißt, es werden eben keine Soldaten, die tatsächlich kämpfen, mehr ausgebildet. Das liegt daran, dass sich Mali von den europäischen Partnern entfernt. Mali hat ja auch mittlerweile die Kooperation mit der französischen Antiterrormission Barkhane beendet. Also die französischen Soldaten, das sind insgesamt im Sahel knapp 5000, die da stationiert sind. Und davon war der größte Teil in Mali, ist ja auch ein bisschen der Konfliktherd war zu Beginn, wo es zumindest alles losgegangen ist, auch immer noch ist, auch wenn es mittlerweile in Burkina Faso und im Niger auch ganz schön rund geht. Aber genau, die Malier wollen nicht mehr mit den Franzosen zusammenarbeiten, und somit hat die EU auch beschlossen, die malischen Soldaten nicht mehr auszubilden. Was sich allerdings nicht auf die Beratung und Ausbildung im strategischen Bereich auch und im völkerrechtlichen Bereich bezieht. Also diese Bereiche werden immer noch weiter ausgebildet, aber dafür braucht es nur sehr wenige Leute. Und deswegen wurde eben jetzt das deutsche Kontingent innerhalb dieser EUTM Mali von 600 auf 300 reduziert. Und die bleibenden 300 werden eben vor allem für die Ausbildung im Niger verwendet jetzt eben, und sind keine Militärausbilder in Mali mehr für die Bodentruppen eingesetzt worden, eben schon wegen so einem Moratorium, was jetzt eben auch bei uns im Mandat beschlossen wurde oder sich widerspiegelt, und vorher auch schon wegen der Corona-Pandemie, dass da vieles auf Eis lag. Das heißt, tatsächlich waren da schon gar nicht mehr viele deutsche Militärausbilder. Und im Gegenzug zu dieser Reduktion der EUTM-Mission wurde das Mandat der deutschen Soldaten für MINUSMA von 1.100 auf 1.400 Soldatinnen erhöht. Das heißt, genau die 300, die von der EUTM wegfallen, gehen sozusagen zu MINUSMA, ohne jetzt zu sagen, dass das genau dieselben Personen wären. Aber de facto läuft das an Betracht dessen, dass EUTM schon die ganze Zeit so auf Sparflamme lief und dann nicht mehr viel lief, auf eine Erhöhung des deutschen Kontingents in Mali heraus, also eben dadurch, dass wieder 300 Leute mehr zur MINUSMA mandatiert wurden und geschickt werden. Das wird hauptsächlich mit dem Fähigkeitsverlust begründet, dadurch, dass die Franzosen diese offensiv kämpfenden Barkhane-Soldaten abziehen müssen, fällt es natürlich auch für die ganze internationalen Truppen an diesem offensiven Schutz, den die Franzosen damit geliefert haben, dass sie eben tatsächlich offensiv kämpfende Truppen haben. Die MINUSMA geht jetzt nicht direkt gegen dschihadistische Gruppierungen vor, sondern schützt nur, falls die kämen, die Zivilbevölkerung und die kritische Infrastruktur und sowas. Und das ist der Hauptgrund, dass es heißt, dass das MINUSMA erhöht wird. Verniedrigung von EUTM geht auch darauf zurück, dass man die nicht mehr ausbilden möchte, die Malier. Das wird hauptsächlich mit so klassischen Werten begründet. Die malische Regierung, der aus einem Putsch zustande gekommen. Im Jahr 2020 gab es große Demonstrationen gegen den gewählten Präsidenten Ibrahim Boubacar Keita. Die wurde von ihm anfangs auch tatsächlich durch in der EUTM ausgebildete Sondereinsatzkräfte gegen den Antiterror, die Vorsat-Einheiten, blutig niedergeschlagen. Und irgendwann hat dann aber das Militär, also tatsächlich niedrigere Offiziere, geputscht und die Macht übernommen. Und die haben jetzt eine Verschiebung der Wahlen bis zu 4 Jahren beschlossen, allerdings auf Weisung von so nationalen Versammlungen, also von so in vielen Lokalitäten stattfindenden basisdemokratischen Gremien. Und da kam das tatsächlich raus. Also sie wollen so verschieben, um eine umfassende Reform des demokratischen Systems, wie von Teilen der Bevölkerung verlangt, umzusetzen und brauchen deshalb Zeit. Mittlerweile ist es tatsächlich auf 2 Jahre runter reduziert. Und damit wird es begründet und eben aber auch vor allem mit der Zusammenarbeit mit russischen Sicherheitskräften. Also es geht ja schon länger das Gerücht um, dass die malische Armee mit den Söldnern der russischen Wagner-Gruppe zusammenarbeiten würde. Sie benennen das russische Militärausbilder, also dasselbe, was die EU auch gemacht hat. Aber es kann nur einen geben, sozusagen den Westen oder Russland. Und deswegen wurde diese Reduktion beschlossen. Ich finde es sehr erwähnenswert, dass dieser Verweis auf Demokratie, kann schon fast sagen, heuchlerisch ist. Ne? Also wir arbeiten im Sahel ganz eng mit dem Tschad auch zusammen, oder vor allem die Franzosen, also der Hauptstützpunkt dieser offensiv kämpfenden Barkhane-Mission ist im Tschad, und der Tschad wird immer als fester Partner bezeichnet, liefert viele Soldaten im Rahmen dieser G5-Unterstützungsmission für die Barkhane und ist aber eine langjährige Diktatur auch. Knapp 2 Jahren auch starb Herrscher des Tschads Idriss Déby Itno nach 30 Jahren an der Macht, und danach hat das Militär gegen die eigene Verfassung dort einen Übergangsrat eingesetzt, der von dem Sohn von Idriss Déby Itno, also der steht dem vor. Das heißt, das ist theoretisch eine Militärdiktatur und das schon seit langem zumindest eine autokratische Scheindemokratie gewesen mit sehr viel Repression. Und genau, das sind unsere festen Partner, aber wenn dann eine malische Putschregierung mit Unterstützung breiten Teilen der Bevölkerung Verlängerung der Wahlfrist beschließt, dann sind die undemokratisch und eine Gefahr Die Unterstützung der Bevölkerung sah man übrigens an den Tausenden, die in Bamako und anderen Städten Malis in Solidarität mit der Regierung protestiert haben, als die ECOWAS, also die dortige, die westafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft, das ist sowas wie die EU hier, freien Märkten und sowas, die haben Sanktionen gegen Mali verhängt und die Bevölkerung hat sich da aber gegen die ECOWAS und mit der Regierung gestellt, zumindest sehr viele. Im gleich folgenden zweiten Teil des Interviews mit Pablo zu Mali geht es um die Geschichte seit 2011, die Sanktionen, die es jetzt gab und die Medienberichterstattung zum Bundeswehreinsatz mit MINUSMA in Mali. Also dieses MINUSMA-Mandat von der Bundeswehr verlängert und die Bundeswehrsoldaten von 1.100 auf 1.400 aufgestockt wurden. Innerhalb diesem MINUSMA-Mandat, was seit 2012, glaube ich, läuft. Es gab 2012 einen Putsch in Mali gegen den auch gewählten Präsidenten Amadou Toumani Touré. Der hatte selber in den 90er Jahren mal einen Putsch gemacht und dann aber tatsächlich sehr schnell die Demokratie eingeführt und war deswegen Soldat de la Demokratie genannt worden und ist dann für zwei Amtszeiten gewählt worden. Und kurz vor der Wahl damals gab es eben einen Putsch, wodurch die Wahl auch verhindert wurde und dann eine Übergangsregierung im Amt war. Und diese Übergangsregierung aus Militärs, hohen Militärs, die hat dann eigentlich die Franzosen angerufen, dass sie doch bitte helfen mögen, gegen die Tuareg zu kämpfen oben im Norden, die sich unabhängig machen wollten. Viele von denen hatten unter Gaddafi gedient. Der wurde ja dann 2011 von völkerrechtswidrig von USA und Frankreich und Großbritannien beseitigt. Und dann kamen die aber, weil die Teile des Militärs ausgemacht haben, mit Waffen zurück und haben dann eben für diesen nördlichen Teil von Mali ihren eigenen Staat gefordert. Wurden dann aber mit Hilfe der Franzosen zurückgedrängt und schon währenddessen innerhalb dieser Gegend von dschihadistischen Gruppen weggedrängt, was dann zu einem Friedensvertrag zwischen den Tuareg und der malischen Zentralregierung geführt hat und sie sich dann alle inklusive der Franzosen gegen die Dschihadisten gestellt hatten. Dann gab es zuerst die AFISMA, eine afrikanische geführte Stabilisierungsmission von der Afrikanischen Union und die wurde dann eben in die MINUSMA von den Vereinten Nationen übergeführt. So viel dazu. Jetzt hast du mich aber gefragt wegen diesen anderen Gruppen. Es ist ein Krieg mit vielen Fronten. Die ganzen verschiedenen Militärmissionen haben auf jeden Fall es nicht schaffen können, den Dschihadismus zu besiegen oder die dschihadistischen Gruppen zu besiegen und auch nicht diesen Konflikt einzugrenzen. Tatsächlich hat sich seit 2013 sowohl die Zahl dschihadistischer Gruppen vergrößert, wie auch eben das Gebiet, in denen es Konflikte zwischen dschihadistischen Gruppen und Zentralregierungen und anderen Bevölkerungsgruppen gibt, ausgeweitet vom Norden Malis bis hin zum Zentrum Malis, also die Regionen Ségou und Mopti, sind dann schon eher näher an das im Süden gelegene Bamako gelegen und eben auch auf die Nachbarländer Niger und Burkina Faso. Da gibt es dann eben auch gerade so ethnische Selbstverteidigungsgruppen, die oft von den großen Bevölkerungsgruppen, Ackerbau betreibenden Bevölkerungsgruppen agieren, um sich zu verteidigen. Aber da kommt es dann auch immer wieder dazu, dass andere Gruppen, wie zum Beispiel die Fula oder Fulani, auf Französisch nennt man die Pöll, die sind nicht Ackerbau betreibendes Volk, sondern Pastoralisten, also die haben Viehherden und bewegen sich mit denen. Und die sind bekannt, von den Dschihadisten oft rekrutiert zu werden, und deswegen gibt es dann öfters Massakern auch einfach an Dörfer der Fulani, sowohl von den ethnischen Selbstverteidigungskräften von Bambara und anderen Ethnien, wie eben auch vom malischen Militär tatsächlich. Also auch das Letzte, was man vielleicht in den Medien gehört hat, dieses Massaker, was jetzt ganz groß hochstilisiert wurde, was auch tatsächlich eins der größten in dieser Geschichte ist, die eben unter Umständen mit russischen Söldner oder Militärausbilder Unterstützung getan worden, war auch an einem Dorf der Pöll, Fulani. Da sind wohl zwischen 200 und 300 Leute gestorben. Aber diese Geschichten gab es auch eben in Zusammenarbeit mit europäischen oder französischen Soldaten, zum Beispiel Anfang letzten Jahres dieses Massaker an einer Hochzeitsgesellschaft in Bounty, von den Franzosen ausgeführt, also direkt per Helikopter. Das war auch eine Hochzeitsgesellschaft der Pöll. Und da sind dann zwischen 20 und 30 Leute, Zivilisten, gestorben, weil die Pöll so ein Generalverdacht genommen werden. Und somit ist dieser Konflikt eben auch nicht nur aus Religionsebene, Islamisten gegenüber gemäßigten oder säkularen Gruppen, sondern auch schon an ethnischen Linien angelangt und hat auch was mit dem Klimawandel zu tun, weil die Pöll als Pastoralisten in den trockensten Gegenden Richtung des Sahels, also nahe an der tatsächlichen Wüste der Sahara, viel gegrast haben. Und wenn sich die Sahara halt ausbreitet, dann kommen die, was sie tut, ne, dann kommen die weiter in den Süden, um eben Gräser für ihre Herden zu finden und kommen dadurch in den Konflikt mit dort lebenden Ackerbau betreibenden Gruppen. Als Reaktion auf den Putsch in Mali 2020 gab es, und jetzt dieser Verschiebung der Wahlen, gab es dann ja auch Sanktionen gegen Mali. Bestehen die jetzt eigentlich noch, und was für Sanktionen sind da eigentlich verhängt worden? Jetzt vor kurzem, Anfang Juli, wurden die Sanktionen aufgehoben gegenüber Mali. Es war am 3. Juli das interministerielle Treffen der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft in Ghana, und da hat die Übergangsregierung Malis einen aktualisierten Übergangsplan vorgestellt, Verfassungsreferendum und Parlamentswahlen im Jahr 2023 und dann Präsidentschaftswahlen im Frühjahr 2024 angekündigt hat, und das scheint das Wohlwollen der ECOWAS bekommen zu haben, und somit wurden jetzt zumindest die volkswirtschaftlichen Sanktionen, also die geschlossenen Grenzen, der eingeschränkte Handel, das war ja offiziell nur Lebensmittel und Medikamente noch erlaubt, also was wurde wieder, die Grenzen sind offen, es darf alles gehandelt werden. Es war natürlich schon auch so, dass diese Sanktionen gerade mit dem Binnenhandel auch die tatsächlich die Menschen und die Wirtschaft geschädigt hat und zusammen mit den steigenden Energiekosten und Getreidekosten schon auch schwierig für die Menschen waren. Das wurde jetzt aufgehoben, dass eben auch den benachbarten ECOWAS-Ländern, gerade Elfenbeinküste und Senegal, die Sanktionen selbst zu schaffen gemacht haben, so wie uns jetzt gerade im Ukraine-Krieg ja auch ein bisschen die Sanktionen zu schaffen machen. Es ist nämlich so, dass in Abidjan, in der Elfenbeinküste und in Dakar im Senegal die großen Häfen sind, von denen auch die malischen Güter rausgegangen sind, und die sind jetzt natürlich mehr durch Guinea oder Algerien oder Mauretanien rausgegangen, die eben keine Sanktionen auf Mali gesetzt hatten. Das heißt, diese Sanktionen sind weg, diese volkswirtschaftlichen. Ich glaube auch, dass dieser Zugang auf die Konten bei der Westafrikanischen Zentralbank und bei den Zentralbanken der anderen Ländern wieder da sind. Also dass nur noch die persönlichen Sanktionen gegenüber den Putschisten und Individuen, dass die noch da sind. Das sind dann auch eingefrorene private Konten und eben gerade Reiseverbote und sowas. Und sowas hatte ja Frankreich auch belegt, gerade auf die Putschisten und auf Mitglieder der Übergangsregierung und auch zum Beispiel andere Gruppen wie den Führern von Yerevolo, was so eine Bewegung ist, die teilweise auch einfach für mehr Engagement Russlands geworben hat und auch gerade gegen die UN. Also der MINUSMA einen Brief geschrieben hat, sie sollen bitte gehen. Die sind auch sanktioniert. Genau, aber die volkswirtschaftlichen sind weg. Übrigens ist es auch so, dass Burkina Fasos Übergangsplan akzeptiert wurde. Die hatten ja auch einen Putsch und waren zumindest suspendiert von ihrem Stimmrecht bei der ECOWAS. Das kann auch sein, dass das noch steht, glaube ich schon. So, das steht nämlich bei Mali auch noch bis zur Rückkehr der verfassungsmäßigen Ordnung, aber sie sind sozusagen ein bisschen rehabilitiert. Nur Guinea, was auch einen Putsch hatte letztes Jahr, die konnten noch nicht die Stimmung ändern. Aber für Mali sind das schon mal recht gute Nachrichten. Scheint tatsächlich auch, als ob sie es recht gut überlebt hätten. Sie hatten wohl laut der Weltbank doch ein für Pandemie und Sanktionen recht solides Wirtschaftswachstum von 3,1%. Aber genau. Und hoffentlich, also gerade für die Bevölkerung können wir jetzt natürlich hoffen, dass bei der weltweiten Inflation diese Lockerung der Sanktionen zumindest auch einige Lockerung im tagtäglichen Struggle für Lebensmittel bedeutet. Die MINUSMA-Mission wird von der UN weiter fortgesetzt und die Bundeswehr bleibt dort in Mali. Aber was bringt die da eigentlich? Was die bringt, ist umstritten. Das Mandat ist Schutz der Zivilbevölkerung, Absicherung des Friedensprozesses und auch bei Wahlen zum Beispiel und sowas, ne, Schutz der Zivilbevölkerung überall, wo es Attentate oder Angriffe geben könnte. Aber natürlich ist es bei so einer Mission, da werden auch viele Ressourcen zum eigenen Schutz aufgebraucht. Sie machen allerdings auch so Untersuchungsausschüsse. Genau, mittlerweile auch Menschenrechtsbeobachtungsgeschichten. Was die bringen, es gibt natürlich Berichte von der MINUSMA über was sie machen. Es ist schon auch sehr aufgedröselt, dass ein sehr hoher Anteil dieses Investments in den eigenen Schutz geht. Insgesamt sind wir hier ja auch sehr wenig informiert über das, was da passiert. Da gibt es auch eine neue Studie, die wurde kurz vor der diesjährigen Mandatsverlängerung veröffentlicht von der Otto Brenner Stiftung, eine der IG Metall nahestehenden oder von der IG Metall ursprünglich finanzierten Stiftung, die den Mediendiskurs rund um die Mandatsverlängerung 2021 untersucht hat. Und die kam eben, die hat die, was sie jetzt als Leitmedien sieht, Zeit Online, Faznet, Bild.de und Tagesschau hat sie untersucht im letzten Jahr um die Mandatsverlängerung und hat dabei eigentlich ein vernichtendes Urteil gefällt und eine Professionalisierung der journalistischen Arbeit angemahnt. Diese sei wichtig für die benötigten hintergründigen und qualitätsvollen demokratischen Diskurse über diese Themenkomplexe. Wie es wohl geschehen ist, wenn in den deutschen Leitmedien vor so einem Mandatsverlängerung einer dieser wenigen Orte oder schon eine Handvoll Orte, aber wo die Bundeswehr ist und auch mit einigen Menschen, also 1000 Soldaten ist jetzt nicht mini, ist und wohl was wohl auch die gefährlichste Bundeswehrmission ist. Und nebenbei wird dann aber eigentlich überhaupt gar nicht über diese Gruppen, gegen die man da kämpft oder wie das in der Gesellschaft ist, berichtet. Sie kritisieren auch, dass eigentlich ein großer Anteil der Berichte 1:1 Abdrucke von Agenturmeldungen sein oder eben auf hauptsächlich auf Agenturmaterial bestehen. Und wenn von Korrespondenten berichtet wurde, dann waren die eigentlich nie direkt im Sahel oder in Mali anwesend, sondern zwischen 2400 und 6000 Kilometer entfernt. Also das sind dann oft irgendwie in Kapstadt oder in Rabat, also in Südafrika oder Marokko, sehr weit entfernt und eben nicht wirklich vor Ort. Und es hätte fast gar keine Reportagen gegeben, sondern eben eigentlich immer nur so Meldungen, in denen eben hauptsächlich deutsche und französische Spitzenpolitiker zu Wort kommen, manchmal auch die malischen Militärs zitiert werden oder Vertreter der Europäischen Union oder der Vereinten Nationen oder eben die Regierungsvertreter der anderen Länder der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, aber eben kaum andere Gruppen aus der Bevölkerung. Also hier ganze afrikanische Gruppen von Quellen kommen gar nicht oder nur in raren Einzelfällen zu Wort. Geschäftsleute, Wissenschaftler, Religionsvertreter, Künstler, Musiker, Schriftsteller, Studenten sind für die am journalistischen Produktionsprozess Beteiligten weder als Handlungsträger noch als relevante Quellen von besonderer Bedeutung. Das ist schon ganz schön vernichtend, ne, wenn man sich sozusagen gar nicht mit der Realität dort auseinandersetzt und einfach die deutschen und französischen Regierungen zu Wort kommen lässt, dass man das braucht, dass die Stabilität dort wichtig ist und alles. Und so sieht es in der Gesellschaft eben dann auch aus, dass wir kaum wissen, was da geschieht, wer was macht, warum wir da sind. Es scheint sich übrigens dieses Jahr nicht viel geändert zu haben. Also ich habe dann eben genau das, was die da vor einem Jahr gemacht haben und dann dieses Jahr kurz vor der Mandatsverlängerung veröffentlicht haben, auch nochmal für denselben Zeitraum dieses Jahr um die Mandatsverlängerung untersucht. Und die Tagesschau hat zwar direkt zwei Tage nachdem diese Stiftung veröffentlicht wurde, dann so ein Feigenblatt-Artikel veröffentlicht, wo dann auf einmal drei afrikanische Stimmen, tatsächlich auch also ein afrikanischer Wissenschaftler und eine normale Person aus dem Norden, eben aus einer eher peripheren Gegend und einen Studenten zu Wort kommen lassen. Bei diesem einen Artikel blieb es dann auch, bei Zeit und Faz und Bild ist da gar nichts gekommen. Also Bild hat noch nicht mal im Vorhinein überhaupt berichtet, dass diese Mandatsverlängerung ansteht, sondern nur danach, dass sie bewilligt wurde. Die Ignoranz innerhalb der deutschen Medien ist auf jeden Fall immer noch vorherrschend. Im gleich folgenden dritten Teil des Interviews mit Pablo geht es um Proteste gegen französisches Militär in Westafrika und welche Alternativen es zu rein militärischen Einsätzen gibt oder geben könnte. Die Anwesenheit von französischem Militär in den Nachbarländern von Mali? Es gibt sicher schon immer diese antikolonialen Gruppierungen und in Mali war das jetzt ja auch zum Beispiel bei dem Sturz des Präsidenten IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, eine oft gelesene Parole, Dégage la France, hau ab Frankreich und sowas. Und was sich jetzt eben auch in diesem antifranzösischen Kurs der Offiziere widerspiegelt, der übrigens nicht von Anfang an da war. Anfangs war man eher da auch weiterhin auf Kooperation, aber die Leute auf der Straße wollten schon eigentlich die Franzosen weg haben. Und es gibt solche Bewegungen schon auch in Niger und in Burkina Faso und in allen Ecken. In der Elfenbeinküste war ja vor einem Regime-Change 2010 auch so ein antikolonialer Präsident da.

Hallo Jan, du hast eine Studie zu Jordanien verfasst bei der Informationsstelle Militarisierung und du sprichst von einer brüchigen Stabilität in Bezug auf Jordanien. Ja, hallo Freddy, danke für das Interesse. Ich habe den Titel Brüchige Stabilität gewählt für meine Studie in Jordanien aus dem Grund, weil es quasi von Seiten der westlichen Verbündeten Jordanien, wo sich jetzt mittlerweile auch seit einigen Jahren Deutschland vor allem sehr engagiert, immer heißt, dass Jordanien quasi ein stabiler, verlässlicher Partner ist. Ich glaube, das waren auch die Worte von Verteidigungsministerin Lambrecht bei ihrem letzten Besuch in Jordanien. Wir haben diese Region, die vollkommen im Chaos versinkt. Wir haben unterschiedliche Konflikte in den Nachbarländern in Jordanien. Also Jordanien ist, um das mal einzuordnen, ne, also Nachbarland von sowohl Syrien, Irak, Saudi-Arabien, Israel. Genau, und Jordanien wird eben in dieser westlichen Außenpolitik immer als stabiler und verlässlicher Partner des Westens, auch gegen den Terrorismus eben bezeichnet. Und ich wollte mir anschauen, wie stabil ist dieses Land eigentlich tatsächlich. Vor allem auch wird immer wieder im Kontext des sogenannten arabischen Frühlings gesagt, Jordanien hat wohl diesen Frühling überstanden und überall drumherum gab es Proteste und so weiter. Und ja, im Verlauf der Recherche ist natürlich auch klar geworden, dass es auch in Jordanien massive Proteste gab und so weiter und dass auch außenpolitisch viele Hinweise darauf gibt, dass dieses Land eben gar nicht so stabil ist, wie es zumindest dargestellt wird. Und mich hat natürlich interessiert, was hinter diesem Stabilitätsnarrativ steckt und was für ein Interesse auch daran liegt, quasi Jordanien oder dieses Bild des stabilen Jordaniens aus westlicher Sicht zu erhalten, also quasi über den engsten Verbündeten in der Region. Jordanien ist kolonisiert worden, genauso wie die anderen Staaten in der Region, und die Grenzen, die Jordanien hat, hat sich auch die Bevölkerung oder die Regierung nicht selber ausgedacht, sondern ist eine Folge der Kolonisierung, und die Monarchie ja genauso. Genau. Ja, was ist da die Grundlage da so ein bisschen, die jetzt noch reinspielt? Also dieser koloniale Hintergrund ist vor allem sehr interessant, wenn man sich auch anschaut, welche Rolle das Militär eigentlich in der jordanischen Gesellschaft spielt oder in politischen Auseinandersetzungen eben. Wird ganz klar, wenn man sich da ein bisschen einliest, dass das Militär eben unter der britischen Kolonialmacht aufgebaut wurde, um die Herrschaft des von den Briten eingesetzten Monarchen und damit eben auch die britische Kolonialherrschaft zu sichern, entsprechend Revolten gegen die Kolonialherrschaft niederzuschlagen und natürlich auch gegen die willkürliche Grenzziehung. Viele Menschen in der Region, durch deren Gebiete quasi die Grenze einfach willkürlich durchgezogen wurde. Und das Militär war quasi, hatte dann auch eine gesellschaftliche Funktion, die Menschen an den Staat zu binden. Also es wurden dann auch so Patronagesysteme etabliert, die quasi die Menschen, die in einem Militär gedient haben, einerseits eine feste Bezahlung und so weiter, ein festes Einkommen gesichert haben und andererseits dann eben die Loyalität zum Königshaus gesichert haben. Und diese Patronagesysteme oder diese Funktion, diese loyalitätssichernde Funktion, die zieht sich eigentlich bis heute durch. Es hat sich dann auch in weiteren Konflikten, auch als Jordanien dann schon unabhängig war, gezeigt, dass das Militär quasi, also im Gegensatz zu auch anderen Ländern in der Region, wie zum Beispiel im Irak, eben eine treue Stütze immer für die Monarchie war, und das zieht sich eben bis heute hin. Und diese Stütze der Monarchie quasi wird dann eben auch ganz bewusst ausgebaut. Der Sicherheitsapparat im Allgemeinen wird immer weiter ausgebaut, auch eben durch die westlichen Verbündeten, um gleichzeitig auch dieser innenpolitischen Zuspitzung militärisch zu begegnen, so eine Kontinuität. Wobei es auch in den letzten Jahrzehnten immer wieder Versuche gab, quasi Reformversuche, demokratische Protestbewegungen, die Jordanien hinbringen wollten auf den Weg zu einer konstitutionellen Monarchie, in dem die Regierung dann auch entsprechend vom Volk gewählt wird und so weiter. Aktuell wird sie vom König eben eingesetzt. Und der König ist allgemein durch die Verfassung mit sehr vielen Rechten ausgestattet. Und vor allem eben auch auf dem Höhepunkt dieser Protestbewegung, die sich ja schon viel länger hinziehen und nicht erst irgendwie 2011 in diesem sogenannten arabischen Frühling entstanden sind, war ja eher ein Höhepunkt dieser ganzen Entwicklung und ist auch eng mit den wirtschaftlichen Entwicklungen eben verbunden. Seitdem hat der König viel versprochen und es gibt mittlerweile auch ein Komitee, das sich eben darum kümmern soll, dass Jordanien diesen Weg zur konstitutionellen Monarchie beschreitet. Aber praktisch sieht eben auch so aus, dass der König trotzdem weiterhin mit immer mehr neuen Rechten ausgestattet wird, dass der Sicherheitsapparat immer weiter ausgebaut wird. Und Jordanien hat viele, viele Probleme, vor allem wirtschaftlich auch. Die Arbeitslosigkeit hat sich in den letzten Jahren zugespitzt. Ein Großteil der Bevölkerung, oder es gibt sehr viele junge Menschen auch in Jordanien, perspektivlos gerade sind und deren Wut immer größer wird auf die Politik. Und diese Versprechungen, die gemacht wurden, werden bisher kaum eingehalten. Und im Gegenteil wird eben dieser Sicherheitsapparat immer mehr gestärkt, um den Protesten militärisch oder polizeilich oder wie auch immer eben entgegenzuwirken. Es gab aber eine wirtschaftliche Neoliberalisierung, sagst du. Was ist denn da in den letzten Jahrzehnten vielleicht passiert? Ich habe mir eben vor allem den Zeitraum so seit den 90er Jahren angeschaut, in dem nicht nur Jordanien, aber die gesamte Region ziemlich mit Schuldenkrise zu kämpfen hatte. Und dann kam eben diese ganze Welle an Programmen vom Internationalen Währungsfonds und so weiter, der Weltbank, aber eben auch von staatlichen Akteuren wie eben den USA, wie dann mit der EU, das war dann Anfang 2000, mit Freihandelsabkommen und so weiter. Kredite wurden gegeben, Kredite, die an Bedingungen geknüpft waren und so weiter. Also der Arbeitsmarkt wurde nicht nur in Jordanien, wie gesagt, aber auch in der Region massiv dereguliert. Man in diesen Argumentationen immer so als Flexibilisierung liest oder so weiter. Also sehr viele Menschen haben ihre Arbeit tatsächlich verloren und es gab massive Privatisierungen eben von staatlichen Unternehmen, von der Energieversorgung und so weiter. Im Prinzip sollte Jordanien geöffnet werden eben für ausländisches Kapital und man erhoffte sich damit eben der wirtschaftlichen Krise zu begegnen und die heimische Wirtschaft auch anzukurbeln. Natürlich hat die heimische Wirtschaft in solchen Freihandelsabkommen, wie wir sie auch aus anderen Ländern kennen, relativ wenig entgegenzusetzen gegen das große Kapital aus der EU oder aus den USA und so weiter. Wir sind ja nicht einzigen Akteure dort. Aber ohne Schutz eben auch von beispielsweise Zollbestimmungen und so weiter. Genau. Und das hat eben dazu geführt, also ich hatte jetzt vorhin schon die Arbeitslosigkeit angesprochen, zu massiven Verunsicherungen eben, zur Verarmung weiter Bevölkerungsteile. Einige wenige haben davon auch profitiert, muss man sagen. Dieser Unmut mit dieser Liberalisierung, dieser politische Unmut auch mit den quasi nicht vorangehenden demokratischen Reformen und kommt eben zusammen und gehört auch zusammen. Und das ist, dieser sogenannte arabische Frühling ist eben ein Resultat dieser schon Jahre vorher vorangetriebenen Liberalisierungspolitik. Von westlicher Seite, beziehungsweise also westlicher Seite jetzt in dem Fall, weil das natürlich die engsten Verbündeten im Fall von Jordanien sind, wurde das trotzdem eben diese Programme weiter massiv vorangetrieben und eben gleichzeitig auch noch ergänzt durch eine massive militärische Hilfe. Die Militärhilfen der USA machen zum Beispiel 20% des jordanischen Verteidigungshaushalts aus. Es wird massiv in Grenzsicherungsanlagen investiert, die dann teilweise auch gegen Geflüchtete eingesetzt werden. Und das alles geht eben Hand in Hand. Also diese Liberalisierungspolitik auf der einen Seite, die irgendwie scheinbar nicht aus ihren Fehlern lernen will. Und der anderen Seite diese massive Aufrüstung. Also auf EU-Ebene geht es da vor allem um die europäische Nachbarschaftspolitik, die auch jetzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Konflikts ja ab und zu im Gespräch war, weil auch die Ukraine eben Teil dieser Nachbarschaftspolitik war, schon lange vor dem Ausbruch des Krieges jetzt. Und Jordanien ist quasi wichtiger Partner dieser südlichen Nachbarschaftspolitik, beziehungsweise der Union für den Mittelmeerraum, in dem auch viele andere Staaten wie zum Beispiel Israel, Ägypten und so weiter Teil sind. Und das deutsche Engagement quasi speziell wurde jetzt ausgeweitet durch diese Ertüchtigungsinitiative, die seit 2016 gibt. Im Rahmen der Ertüchtigungsinitiative wurden eben viele militärische Güter in den Jahren schon ausgeführt, wie zum Beispiel auch Marder-Panzer, Schützenpanzer. Und der Unterschied ist eben jetzt natürlich, dass im Vergleich zum Vorläuferprogramm, also der deutschen Ausstattungshilfe, können jetzt eben auch tödliche Waffen und Munition an Drittländer ausgeführt werden durch diese Ertüchtigungsinitiative. Und diese Rüstungsgüter, die dort ausgeliefert werden, muss man ja auch ganz klar sagen, die werden jetzt quasi durch Steuergelder finanziert. Das sind ja staatliche Programme. Und ja, der reguläre Waffenhandel, der läuft natürlich ebenfalls weiter. Aber man muss eben sehen, dass diese staatlichen Ertüchtigungsprogramme oder jetzt sei es von der EU-Ebene auch natürlich massiv Exportrichtlinien auch aufweichen. Deutschland ist, wie gesagt, erst jetzt seit ein paar Jahren aktiv und eigentlich gar nicht so der wichtigste große Partner, was die EU-Partnerstaaten angeht. Die wichtigste Auslieferung an Rüstungsexporten, an Waffen war bisher eben diese genannte Marder-Lieferung, die aus Bundeswehrbeständen gekommen, soweit ich das im Kopf habe, und dann auch nochmal von Rheinmetall modernisiert wurden. Und sogar der erste Fall, in dem sowas vorgekommen ist, dass also tatsächlich die Bundeswehr auch ein Team von Rheinmetall beauftragt hat, jordanische Streitkräfte vor Ort an den Schützenpanzern auszubilden. Und ansonsten, ein Land ist mir da vor allem aufgefallen, wenn es so noch um die europäischen Partner geht, und zwar die Niederlande, die, was die Großwaffenexporte angeht, mittlerweile sogar auf Platz 2 sind, also hinter den USA. Und vor allem hervorgestochen sind, was den Jordanien-Kontext angeht, bei der Auslieferung von F-16-Kampfjets von Lockheed Martin, die, ja, wo eben diskutiert wurde, ob nicht diese Jets auch eingesetzt wurden, zum Beispiel im Jemenkrieg. Denn Jordanien ist Teil von der Militärkoalition, die von Saudi-Arabien geführten Koalition, die im Jemen eben Krieg führt und dort auch so, schon also die jordanischen Streitkräfte haben sich dort wohl auch schon mit eigenen Kampfjets beteiligt an Bombardierungen, in denen ja auch immer wieder sehr viele Zivilistinnen und Zivilisten umkommen. Und das wurde auch in den Niederlanden schon in politisch wohl heiß diskutiert, was die damalige Auslieferung der F-16-Kampfjets allerdings nicht verhindert hat. Nach der Musik kommen wir zum zweiten Teil des Interviews mit Jan zu Jordanien. Also seit 2016 ist die Bundesregierung beteiligt an Großwaffenlieferungen. Mhm. Und es geht hier nicht um geringe Beträge. Wie ist denn das so einzuordnen? Ja, also es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, dann genaue Beträge von solchen Waffenexporten herauszufinden, weil ihnen zum Beispiel Antworten der Bundesregierung auf kleine Anfragen oder so wird meistens der Wert der entsprechenden Waffenlieferung rausgestrichen, um, ich sage es dann immer, keine Rückschlüsse ziehen zu können, Wirtschaftsgeheimnis und so weiter. Aber so wie ich das bisher recherchiert hatte, beliefen sich der Umfang der Großwaffenlieferungen von Deutschland aus an Jordanien von 2016 bis 2020 auf insgesamt ungefähr 91 Millionen US-Dollar. Im Vergleich dazu, die Niederlande sind mit 268 Millionen US-Dollar in diesem Zeitraum beteiligt. Und Deutschland steht bei diesen Lieferantenländern bisher auf Platz 5, direkt nach Russland, die auch eine nicht ganz unwichtige Rolle spielen dort, genau. Diese Waffen, die nach Jordanien geliefert werden, wie diese F-16-Flieger, Bomber, eventuell im Jemen eingesetzt werden ja wahrscheinlich auch die anderen Waffen eingesetzt, und zwar in diesem sogenannten Krieg gegen den Terror. Welche Beteiligung gibt es denn da von der Bundesregierung? Das ist natürlich ein ganz wichtiger Legitimationsgrund auch für die westliche Allianz, um dort eben die militärische Präsenz vor Ort auszubauen, dieser Krieg gegen den Terror. Also in erster Linie gegen den IS in den letzten Jahren, dieser internationalen Koalition, die von den USA geführt werden. Und die Bundeswehr ist ja erst seit 2017 in Jordanien und nicht eben seit dem eigentlichen Beginn dieses Antiterror-Einsatzes. Da war die Luftwaffe noch in der Türkei stationiert, und dann gab es 2017 eben diese Diskussion um das Besuchsrecht der ParlamentarierInnen auf dem Stützpunkt in der Türkei und dann diesen entsprechenden Umzug. Da habe ich dann in der Recherche, als ich mir Diskussionen des Bundestags durchgelesen habe, auch nochmal festgestellt, wie interessant es doch ist, dass da in dieser Bundestagsdebatte sehr viel Solidarität mit türkischen Demokratinnen und Demokraten eingefordert wird, aber im gleichen Zug dann eben dieser Umzug beschlossen wird in dieses auch eben repressiv geführte, monarchisch regierte Jordanien. Da ist dann eben immer nur der stabile und verlässliche Partner, den man dann hört. Jedenfalls ist für Jordanien selber oder für die außenpolitische Strategie eben natürlich auch ganz wichtig zu sehen, ja, wir sind eben Teil auch dieser Koalition gegen den Terror und wir bekämpfen den Terror. Der König sagt, wir stehen an vorderster Front quasi bei der Terrorismusbekämpfung. Und das ist natürlich ganz eben, wie ich schon eingangs gesagt habe, ganz wichtiger Grund oder Legitimationsgrund, um eben innerhalb des Staates auch den Sicherheitsapparat auszubauen, aber eben auch die militärischen Kapazitäten zu erweitern. Dieser Krieg gegen den Terror, der eben auch von Jordanien aus geführt wird, auch durch die Bundeswehr, ist eben in der Vergangenheit auch immer wieder auf Kritik gestoßen. Also ich habe in meiner Studie da einerseits angesprochen, das Thema Informationsweitergabe. Also es gibt, die Bundeswehr hat sich in der Vergangenheit auch viel mit Luftraumüberwachung beteiligt, und um eben dann Informationen herauszufinden für auch eventuelle Luftschläge der Koalition. Und diese Luftschläge sind ja auch ganz massiv in der Kritik, weil die Angaben der Koalition zu zivilen Opfern massiv unter den Angaben liegt, die NGOs zum Beispiel recherchiert haben. Und da eben der Vorwurf ganz konkret an die Bundeswehr, der entstanden ist, dass sich die Bundeswehr durch diese Aufklärungsmission eben auch beteiligt hat an teilweise völkerrechtswidrigen Bombardierungen, wie wir sie ja auch aus anderen Kriegsgebieten immer wieder kennen. Also die Bundeswehr ist mit 150 Soldaten in Jordanien stationiert. Aber die Luftschläge haben ja nicht in Jordanien stattgefunden, sondern in den Nachbarländern. Und, genau, hauptsächlich ja, in Syrien und im Irak. Ja. Diese AWACS-Flüge der Bundeswehr sind die Grundlage für alle Luftschläge oder für viele? Oder nein, wie ist das? Also spielen natürlich noch viel mehr Informationen mit rein. Die Bundeswehr hat, oder das war, denke ich, so ein bisschen der Kompromiss, dass man damals helfen wollte irgendwie und sich beteiligen wollte an dieser Militärmission, aber eben nicht zum Beispiel durch eigene Luftschläge, und dann hat man eben diese Luftraumüberwachung bereitgestellt, die natürlich aber durch ganz viele andere Einsätze noch ergänzt wird. Also die ganz die alleinige Aufgabe der Bundeswehr quasi, die Luftraumüberwachung sicherzustellen. Was vor diesem Hintergrund vom Krieg gegen den Terror und diese ganzen Versicherheitlichungsprozesse, die damit zusammenhängen, eben auch noch wichtig ist, ist natürlich die ganze Geschichte von Migrantinnen und Migranten in der Region. Also pro Kopf berechnet ist Jordanien, glaube ich, also wenn man es an der Einwohnerinnenzahl berechnet, ist Jordanien, glaube ich, das Land mit den zweitmeisten Geflüchteten auf der Welt aufgenommen hat. Auch immer wieder in den vergangenen Jahren Vorfälle gab, wo dann irgendwann befürchtet wurde, dass der Krieg überschwappt über die Grenzen und dann die Grenzen dicht gemacht wurden und den Menschen, die an der Grenze selber gestrandet sind, natürlich ziemlich schlecht geht und Jordanien auch selber mit den aufgenommenen Geflüchteten im Land ziemlich überfordert ist, auch weil die Hilfsgelder nicht so ganz zusammenkommen in dem Umfang, in dem sie gebraucht würden, stattdessen eher Millionen investiert werden, um eben solche Militärstützpunkte wie der in Al-Aswak weiter auszubauen. Und wenn man sich dann die Kooperationsprojekte anschaut, diese militärischen mit Grenzsicherung und so weiter, militärischer Absicherung der Grenzen, wie wir es auch in der EU ja immer weiter erleben, dann wird eben auch klar, dass diese Versicherheitlichungspolitik, diese militarisierte eben auch massiv zu Ungunsten von geflüchteten Menschen dort geht. Und auch da ist eben der Krieg gegen den Terror eine ganz wichtige Legitimationsgrundlage. Also diese Angst vor Terrorismus und jeder könnte es sein. Und also nach dem aktuellen Beschluss des Bundestages, der ja Anfang dieses Jahres beschlossen wurde, das ist ja so ein vernetzter Einsatz, also es ist ja nicht nur Jordanien, sondern die sind quasi zusammengefasst mit die Einsätze in Counter-Daesh, Capacity Building und NATO Mission Iraq. Und die sind eben alle so gemeinsam koordiniert und für alle Missionen zusammen. So wie ich das verstehe, ist eben eine Obergrenze von insgesamt 500 Soldatinnen und Soldaten im letzten Mandatsbeschluss festgelegt worden. Und das Mandat geht jetzt bis... Ich sehe hier was vom 31.10.2022. Genau. Ja, dann müsste es sein, genau, ja. Ich wusste, dass es bis Ende des Jahres irgendwann, aber genau, den Monat hatte ich nicht mehr im Kopf. Und dann soll dieser Einsatz eben nochmal überprüft werden. Und da geht es dann um eben halt Luftbetankung, Aufklärung? Also das sind so die zwei zentralen Punkte, was Jordanien angeht, was diesen Schützpunkt in El-Asraq angeht. Also die Luftraumüberwachung und diese Betankung, da ist ganz interessant, also da war bisher ein A400M im Einsatz für diese Luftbetankung und der wurde in den letzten Monaten tatsächlich auch gezogen und hat über Osteuropa gekreist, um dort eben Luftbetankung durchzuführen für die neue Mobilisierung in Richtung Russland. Und jetzt habe ich vorhin einen Bericht gelesen, dass er wieder aus Osteuropa zurückgekehrt ist und jetzt wieder wohl in Jordanien vor Ort ist und die Luftbetankung weiterführt. Genau. Das sind so die zwei zentralen Punkte. Ansonsten geht es noch um Bereitstellung von Lufttransportkapazitäten, also von Material und auch Soldatinnen und Soldaten, nehme ich an. Und Luftraumüberwachung wird dann auch viel vom Irak aus gemacht mit Radaranlagen. Das ist so die zentralen Punkte dieser Mission, ja. Was denkst du, sollte die Bundesregierung eigentlich machen, anstatt Waffen zu liefern und einen Stützpunkt in Jordanien zu unterhalten, wenn sie sich für Demokratie und Menschenrechte in Jordanien einsetzen wollen würde? Ja, das ist natürlich, es ist immer schwierig, aus so einer Außenperspektive heraus zu sagen, was für die Menschen vor Ort am besten ist. Das traue ich mich jetzt eigentlich fast nicht. Ich meine jetzt aus linker antimilitaristischer Sicht von hier. Ja. Ganz viele interessante Bewegungen, soziale Bewegungen auch in Jordanien, die eben massive Repressionen erfahren und die dort wirklich einen Demokratieprozess voranbringen wollen, die brauchen natürlich die Unterstützung und nicht das Königshaus, das eben von diesen Militärhilfen massiv profitiert. Und wenn man sich die Politik der letzten, also eben diese Einsatzpolitik im Krieg gegen den Terror in den letzten Jahren, aber auch eben die Liberalisierungspolitik der letzten Jahrzehnte anschaut, dann wird eben ganz klar, dass diese ganze Sache mit Stärkung von Menschenrechten und so weiter eigentlich doch ziemlich als Vorwand erscheint, um eben die eigentliche hochmilitarisierte imperialistische Politik in der Region voranzutreiben. Ich würde behaupten, es liegt gar nicht im Interesse der westlichen, in Anführungszeichen, Partner, diese Politik groß zu korrigieren. Das ist politisch gewollt natürlich, dass es so läuft, wie es läuft. Ja. Also du meinst, es müsste eine komplett andere Politik geben, als die jetzt da gemacht wird in der Region? Ja. Das war der 25. antimilitaristische Podcast. Und Themen waren Mali und Jordanien und alles weitere findet ihr online unter imi-online.de und tschö.